Ja, so ähnlich hatte ich es mir vorgestellt nach seinem Brief. Dieses Haus hier am Dorfrand. Kirschen wachsen mir ins Schlafzimmer, schreibt er. Russischer Wein klettert am Stein. Im Living in der Stube zirpt das Heimchen. Du kannst es suchen, wenn du kommst. Den Däubel werde ich. Allemagne profonde, nirgendwo sonst mehr zu finden, aber hier, schreibt er, wo auf ungepflasterten Straßen noch Karren holpern, von Gäulen gezogen, aber hier, weiter im Osten, am Grenzfluss, über den Schlittengespanne im Winter jagen, aber hier, mein Lieber. Hinterm eichenbewachsenen Wall liegt es, das Haus. Holztreppe runter in den Vorgarten. Der ist vollgewuchert. Riecht es nach Tieren, Kühen, Schweinen? Jedenfalls nach Geräuchertem. Und nach Erde und Pflanzen und irgendwas Uraltem. Hier bin ich, hier bleibe ich, schreibt er. Hier also, abseits total. Landsitz, Datsche, könnte man ja verstehen, aber hier und so und für immer. Sind wir nicht damals abgehauen, gemeinsam aus der kleinen, alten, schönen, alten, kleinen deutschen Stadt, wo immer noch die braune Kacke dampfte, vor 1000 Jahren, in der Nacht, als Brandsirenen heulten und die Flammen aus dem Stadtturm schlugen, unser Fanal, um aller Welt zu zeigen, Nein, das ist kein Herrenhaus. Bisschen kleiner, bescheidener sozusagen, obwohl sein Ding war das ja nie, Bescheidenheit. Hier in sowas wohnten Pfarrer, Bader, pensionierte Offiziere. Halbhoher Zaun auf einem Mäuerchen ringsum und Rosenstöcke. Rosenstöcke, wie er uns das vorgesungen hat. Verrenkt über der Klampfe, die Knödelstimme des Musikprofessors imitierend. Rosenstock, holder blüht, wann ihm mein Schätzel sie. Hanna, die Brombeeräugige, hatte damals damit rumgekriegt. Hanna, heute auch schon über 60. Eine Zeit lang Europaparlament, jetzt Afrika. Helsinki oder sowas. Hat er noch was von ihr gehört? Wir zu dritt, wann war das zuletzt? Barrikade am Auslieferungslager Bild? Oder doch Nordhorn Range? Bei der Beerdigung von Holger Mainz soll sie noch dabei gewesen sein. Ich meine, hätte sie gesehen, kürzlich, als sie es im Fernsehen nochmal brachten. Alla, les neiges d'antan. Ein Köter kläfft, kommt angerannt, schnuppert an Schirm und Tasche und kläfft und kläfft. Na, sowas gehört dann wohl dazu. Doch wenn er jetzt herauskommt, so als grüner Jägersmann, in Stiefeln und mit Schießgewehr, da Dann heißt es kehrt, und zwar sofort und auf dem Fuß. Hat er nicht mal geschwärmt vom Ansitz auf den Fuchs bei Frost, im Winter, nachts, Mond überm Schnee, ist Hermann Lönske-Sülze im Interview in unserem Blatt, als jener Staatsminister, sein Mandant, jemand erschossen hatte bei der Jagd. Wie das geregelt wurde, haben auch wir nicht rausgekriegt. Muss er mir noch erzählen. Überhaupt, da gibt's noch einiges, Herr Rechtsanwalt. Er hat sich damals danach diese Hochseejacht Marlene angeschafft, die dann bei seiner dritten Scheidung wieder wegging. Er schreibt an seinen Memoiren, heißt es. Da hätte ich noch einiges, was er bestimmt nicht weiß. Die Sache mit Gian Giacomo zum Beispiel, da haben wir ihn ganz schön gelingt. Sag ich ihm aber nur, wenn er über den Deal mit Gingic plaudert, wobei er den Transfer gemanagt haben soll. Die Summen will ich gar nicht wissen, die stimmen sowieso nie. Naja, den Feuchtschwamm drüber. Und über diese Stasi-Sache sowieso. Und die Afghanistan-Connection, Al-Qaida, das ist doch alles Quatsch, oder? Kokettiere damit bloß nicht, Dissidenz. Das ist viel zu heiß. Ach was, ich will's doch überhaupt nicht wissen. In unserem Alter, bitte. Nein, ich will sowas heute nicht mehr wissen. Viel wichtiger ist mir ja sowieso was anderes. Hat er verraten seiner Zeit, dass ich nicht schwimmen konnte? Meine Aquaphobie? Verraten an die Metzerstraßenbande, die mich dann in den See der Ton- und Sandgrube geschmissen hat, wo ich versoffen wäre? Der Sergeant Bob aus Tennessee, der Ami und Besatzer, der grad mit Anna im Gebüsch zugange war, mein Schreien nicht gehört und mich herausgeholt, im Sommer 45. Wenn er es gesteht, bekenne ich, dass ich es war, der seiner zweiten Frau, der wunderbaren Caroline, mit der ich eine Zeit, seine Konten in der Schweiz, die hab ich ihr verraten, was ich ihr fast in den Ruin getrieben hat. So, da kommt er raus. Wer sagt es denn? Von wegen Jägersmann. Rostfarbener Hausmantel, Pfeife in der Hand, das Resthaar bis zum Kragen. Erinnerung an die Epoche, nach der unser einer immer noch benannt wird. Das weiße Tuch, sein Markenzeichen, hängt ihm aus der Tasche. Geklautes hat er damit gern verborgen. Mein Manifest von 1848, die Erstausgabe beispielsweise. Mit den Initialen beider Autoren hat er von meinen Augen glatt verschwinden lassen. Das kriege ich diesmal wieder. Dafür gebe ich ihm dann den Savigny von Glossen des Verfassers von 1803 zurück. Yeah. Hallo, sieh da, ich habe ihn überrascht. Per E-Mail hatte ich zwar angedeutet, dass ich komme, nicht aber wann. Sein Gesicht tatsächlich gleicht immer mehr dem seiner Mutter, die er hasste. Seinem Vater hat er nie verziehen, dass der sich von den Nazis in den Knast hat stecken lassen und ihn allein ließ, unter dem Terrorregime seiner gewalttätigen Mutter. Und ich war neidisch, weil er einen Heldenvater hatte und ich bloß diesen kleinen, miesen Nazi-Papa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Na, sage ich, bist du es wirklich, dieser zum Pfahlbürger gewandelte Globalisierungsgegner in Proudhonscher Idylle? Jetzt breitet er die Arme aus und strahlt und sagt, genau, und er empfängt mit Freude den auf der Heimstattsuche ewig herumirrenden Bronstein-Fan. Wir lachen unser Lachen und ich gebe dem Fahrer, der vor dem Wagen oben auf dem Wall drauf wartet, Zeichen, den schweren Koffer herzubringen. Vielleicht werde ich tatsächlich länger bleiben. Ich habe den Burgunder mitgebracht, den 69er Karton. Wundersame Spießgesellen, denkt ihr noch an mich? Wo wir an der Elbe wellen, lagen brüderlich, stimmt er an. Und ich singe, hey, Mr. Tambourine Man, please honk for me. In the jingle, jingle morning, I come following you. Ein helles und ein tiefes Frauenlachen hört man hinten im Haus. Na, denn. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah